Ja, ihr Lieben, ich kann es gar nicht glauben. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Nach 9 Wochen Sommerpause geht's jetzt wieder los in alter Frische. Ich freue mich sehr. Und ab sofort gehören uns wieder die Nächte. Jede Nacht, alltags von 1 Uhr bis 2 Uhr, also jetzt genau in dieser Zeit, gibt's wieder Domian im Radio bei 1 Live und im Fernsehen. Und das ist die Telefon-Talkshow, falls Sie oder ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, hier so rumgezappt habt durch die Kanäle. Das ist die Telefon-Talkshow, wo man so ganz einfach anrufen kann und sich mit mir unterhalten kann über alles Mögliche und Unmögliche. Und es fängt ja schon wieder sehr schön an und sehr gut an. Ich habe in der Zeit des Urlaubs sehr viel Post bekommen und greife jetzt mal ganz willkürlich hier eine Karte heraus von einem Domian-Junkie namens Basti. Und er schickt mir eine Postkarte von einer schönen, also der junge Mann kennt meinen Geschmack, von einer schönen, die streckt uns den Po entgegen. Und sie trägt eine schwarze Strumpfhose und an entscheidender Stelle ist die Strumpfhose so ein bisschen kaputt. Der Basti schreibt, alle warten auf die Sonnenfinsternis. Scheiß auf die Sonnenfinsternis. Ich schmachte nach Domian, mein ganzer Nachtrhythmus gerät außer Kontrolle. Rettet mich und geht wieder auf Sendung. Ihr seid der gesunde, bunte LSD-Trip in dieser grauen Fernsehwelt. Basti, wir sind wieder da. Oder ich habe mich gefreut. Hallo Domian. Wir freuen uns riesig, dass du wieder da bist. Per Fax kam das. Gezeichnet Iris, Meta und Rosemarie, die drei alten Schachteln aus dem Altenheim St. Hildegardes. Oder viele Grüße von Nachtarbeiter DJ Fame aus Frankfurt. Und der DJ Fame schreibt, ich kann am besten mixen, wenn du Domian talkst. Guten Start in die neue Saison. Und die neue Saison soll jetzt sofort beginnen. Nach guter alter Tradition, in der Nacht von Montag auf Dienstag, ist die Talkradio-Sendung, ist die Talkradio-Show offen. Ganz offen für alle eure Themen, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ruft mich ganz einfach an unter 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Elke und Elke ist 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Elke. Hallo. Kannst du dich noch an mich entsinnen? Ich habe dich kurz vor deiner Sommerpause angerufen, relativ verzweifelt. Ich bin diejenige, die so schwer an Krebs erkrankt war. Am Auge. Ja, warst du die Frau, die fast davor stand, ihr gesamtes Gesicht zu verlieren? Genau, ja. Genau, ja. Die bin ich. Ich erinnere mich. Also du hast eine Krebserkrankung im Gesicht und du hast erzählt, dass die Ärzte dir gesagt haben, es gibt keine andere Möglichkeit, als die Operation so weitgehend durchzuführen, dass du quasi völlig entstellt sein wirst danach. Genau. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das ist noch gar nicht so sehr lange her. Nee, das war Ende Mai. Ende Mai, ja. Kurz vor der Sommerpause. Ja. Hat sich denn inzwischen irgendetwas getan, Elke? Viel. Unglaublich. Es ist schier so unglaublich, dass man das gar nicht, man kann es gar nicht erzählen. Ich kann es bis heute selbst nicht fassen. Ich habe von euch auch damals viel Post gekriegt, da haben sich viele Leute... Es gab eine Riesenresonanz darauf, ich weiß. Ja, ich weiß auch, ja. Und da war auch ein Schreiben bei, was vielleicht so ein bisschen ausschlaggebend war, von einer älteren Dame in Essen, die mal in Essen am Klinikum gearbeitet hat und mir dringend riet, mich dahin zu wenden. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und ich hatte ja für den 14. Juni schon diesen Termin, wo diese Operation gemacht genau, werden soll. Genau, es stand etwas an. Richtig, genau. Ganz genau. Relativ kurzfristig. Mhm. Und ich wandte mich dann nach Essen und eigentlich in der Hoffnung, dass man diesen Schritt verhindern kann, weißt du, dass ich habe sowas gesucht wie Strahlentherapie, Chemotherapie, irgend sowas in der Richtung. Ich habe dich damals gefragt, gibt es denn keine andere Möglichkeit richtig. Als diese brachiale richtig. Operation? Richtig, ganz genau. Und hast du gesagt, nein, nach den Auskünften deiner Ärzte gibt es keine andere richtig. Möglichkeit, als fast das ganze Gesicht wegzunehmen? Na, das ganze Gesicht wäre übertrieben, aber es ging um Anteile der Nase, um die gesamte Augenhöhle und die Kiefer. Gut, und aber das ganze Gesicht wäre... Also es wäre ganz erheblich gewesen, ganz erheblich, ne? So, ich habe mich dann da nach Essen gewandt, bin da auch ganz gut aufgenommen worden, bin da untersucht worden und kam aber zu einer Zeit dahin, das muss man erklären, dazu sagen, um die Zeitfolge zu, damit man das versteht. Mhm. Ich kam da also hin in einer Zeit, wo die Ärzte alle in Urlaub gingen und erwischte aber zwei ganz entscheidende Ärzte noch so am letzten Tag, kurz bevor sie in Urlaub gingen. Und die machten mir ein wenig Mut und sagten, man könnte eventuell mit einer Strahlentherapie was versuchen. Das brachte am Ende den Professor Bornfeld, der da in Essen die Abteilung, die Augenabteilung leitet, darauf, sich den histologischen Befund von der Klinik anzufordern, die mich vorher operiert hatte, und ein Probestück. Ja. Und danach habe ich erstmal eine ganze Weile nichts mehr gehört und habe auch diesen Termin verstreichen lassen, weil ich einfach auch nicht konnte. Ich war auch seelisch nicht in der Lage und nicht in der Verfassung, mir das machen zu lassen. Und jetzt stell dir vor, 14 Tage nachdem dieser Termin verstrichen war, bekomme ich einen Anruf aus Essen, der mir sagt, die Diagnose war ein Irrtum. Oh. Es ist kein Krebs. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, aber wahr, ich kann es belegen. Ey, das ist ja unglaublich. Das ist wirklich schier unglaublich. Schier unglaublich ist das. Ja, der Stand was, heute. Aber was ist das denn für eine Erkrankung? Es liegt ja etwas vor. Das ist nach wie vor, also das ist natürlich ein Tumor geblieben. Der macht sich ja nicht von heute auf morgen weg. Nur der große Unterschied dabei ist, dass es eben kein bösartiger Tumor ist. Kein Krebs, sondern ein gutartiger. Das Ganze nennt sich. Aber in Gottes Namen, was haben deine Ärzte, bei denen du früher warst? Alle haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ja, aber die haben doch dann einen ganz eklatanten Fehler gemacht. Warum haben die es nicht nochmal und nochmal in die Histologie gegeben und untersuchen lassen? Also man sagte mir damals, das Ergebnis sei eindeutig. Jetzt, ich will da nichts entschuldigen. Es ist tatsächlich so, ich habe ja in der Zwischenzeit viele Gespräche auch geführt mit Ärzten und, und Freunden und so. Es ist tatsächlich so, dass in der Pathologie Irrtümer möglich sind. Und so ganz äußerst selten, wie man glaubt, ist das offensichtlich auch nicht. Mein Gott, wenn jetzt diese ganzen... Sag nicht, ich weiß, was du denkst. Ja. Genau das habe ich auch gedacht. Ich konnte mich auch gar nicht drüber freuen, weil ich immer denken musste, Mensch, vor 14 Tagen hätte ich da sein sollen. Da wäre alles vorbei gewesen. Für mich alles vorbei gewesen. Es ist unvorstellbar. Ist aber wahr. Es ist unvorstellbar. Und das ist wirklich jetzt durch unsere Sendung ins Rollen gekommen, dass die Frau heißt Margaret Tuchel. Sie wohnt in Essen. Toll. Die hat mir das gesagt. Toll. Die hat euch einen langen Brief geschrieben, ja, den ihr an mich weitergeleitet habt. Mein Gott, was für ein schöner Anruf. Der erste Anruf jetzt nach der Sommerpause. Und so eine gute Nachricht. Das ist schwer nicht zu glauben. Ne? Was passiert denn jetzt mit der Tumor ist da? Es ist ein gutartiger. Nee, der Tumor ist gutartig. Also was passiert jetzt damit? Ich bin mittlerweile schon zweimal wieder operiert worden. Mhm. Die Reste davon sind entfernt worden. Das Auge ist drin. An der Nase wurde auch nichts mehr entfernt. Der Kieferknochen ist auch so geblieben. Der Stand jetzt ist eigentlich, dass wohl heißt, der Tumor sei vollständig entfernt, mit kleinen Abstrichen immer, weil man kann da nie ganz sicher sein. So, und jetzt ist es also so, dass ich aber noch relativ, wie ich mal sagen, entstellt bin. Ich fühle mich mal auf alle Fälle so. Mir fehlt die Hälfte des Oberlides. Man sieht also ein Loch zwischen Nase und Auge, da ist also noch eine offene Stelle. Und das Auge als solches ist relativ verschoben, weil das Unterlid war auch weg. Aber das ist bei weitem nicht so schlimm, als das, was hätte passieren können. Ja, das wäre für mich, also. Und für dich ist eine ganze neue Lebensära jetzt angebrochen, ne? kann man sicher sagen. Ich sehe zwar unmöglich aus im Grunde genommen, kann man das glatt so sagen, ne? Aber das wird sich aber alles noch wieder regulieren lassen, ne? Ja, im Laufe der Zeit. Mit Sicherheit. Sag mal, Elke, ich weiß noch, wie verzweifelt du damals warst. Ja, ich auch. Und ich glaube, uns allen ist das zu Herzen gegangen, die sich daran auch noch erinnern. Ja. Was hat das denn jetzt in deinem Leben bewegt? Wenn man ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich weiß gar nicht, was ich... Also ich weiß bis heute noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich könnte hier jetzt sitzen und schreien im Grunde genommen, anfangen zu heulen oder sonst was, weil ich selber auch gar nicht begreifen kann. Weil für mich ist das so, ich sehe das so, das ist ja alles passiert. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, diese Diagnose nicht, die Wochen, die ich durchgemacht habe. Ich habe mich also gefühlt, im Grunde genommen, wie in einem Horrorfilm. Und ich hatte die Hauptrolle dabei irgendwo, ne? Also Elke, ich freue mich riesig. Ich weiß, dass Tausende jetzt genau so denken wie ich und genauso fühlen. Deswegen wollte ich es dir auch erzählen. Ja, und wir freuen uns alle riesig darüber. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei der Dame aus Essen, die dir diesen Brief geschrieben hat. Richtig. Und wir sind so glücklich, dass alles dann doch eine so gute Wendung genommen hat. Ja. Schön, dass du auch durchgekommen bist heute Abend. Ja, ich war hartnäckig. Ganz toll. Alles Gute weiterhin. Danke dir. Und sieh über diese kleinen Schönheitsfehler vielleicht ein bisschen hinweg. Sei froh, dass du gesund bist und dass du nichts Schlimmes hast. Und das wird sich alles schon noch zum Guten wenden, zum ganz Guten wenden. Ich möchte nochmal allen danken, allen, die sich da gemeldet haben. Da waren viele bei, die mir geholfen haben. Nicht unbedingt medizinisch, aber ich habe viele, unglaublich viele gute Tipps gekriegt und ganz, ganz viele Erfahrungen auch daraus gezogen. Ja. Also da gilt wirklich ein großer Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Schön, das haben wir jetzt weitergegeben. Und dir viel Glück, Elke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das ist eine schöne Nachricht. Da macht es ja richtig Spaß, hier wieder zu sein. Das ist wirklich eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Jetzt habe ich jemanden am Telefon, den ich den Namen... Wie spreche ich das aus? Ich versuche es mal. Schöner Name. Gianfranco. Stimmt das? Ja, das stimmt, Gianfranco. Gianfranco? Ja. 15 Jahre alt? Ja, genau, 15 Jahre bin ich. Und zwar, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Ja. Darf ich Franco sagen, sonst Nee, nenn mich lieber Gianni, meine Freunde nennen mich auch alle Gianni. Gianni, okay, Gianni. Okay, also mein Vater ist so einer, wenn ich irgendwas falsch mache, haut er mich sofort in die Fresse. Mit du bist 15 Jahre alt? Ja. Und dann passiert das immer noch? Ja, das passiert. Das heißt immer noch, es darf nie passieren, aber... Ja, das ist ein Sizilianer und meine Mutter meint, der hat das im Blut. Der ist auch im Kloster aufgewachsen und hat auch keine Liebe gekriegt. Wie oft kommt das denn vor? Ich muss jedes Wochenende bei ihm übernachten. Leben deine Eltern getrennt? Ja, die leben getrennt, Entscheidung. Ja. Und was sind das so für Kleinigkeiten, die ihn dann dazu veranlassen, dich zu schlagen? Wenn ich ihm einen Kuss gebe, wenn er kommt. Was? Wenn du ihm einen Kuss gibst? Ja, wenn einen Begrüßungskuss, dann kriegst du eine... Du kriegst keinen... weil du ihn nett begrüßt? Ja, also wenn ich ihm einen Kuss gebe, ist alles okay. Ach so, dann ist alles okay. Wenn du es nicht machst, dann... Falsch verstanden. Wenn ich ihm keinen Kuss gebe, wenn er kommt, dann kriege ich eine gescheuert. Gut, was noch? Am Wochenende war das jetzt so heftig, jetzt von Freitag auf Samstag. Er hat mich einfach geholt, obwohl ich jetzt zu Hause krank lag. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen, Fieber, alles. Er hat mich geholt. Er meinte so, du kannst auch bei mir liegen. Bei mir ist das genauso, als wenn du hier liegen würdest. Und ich musste da liegen. Und er war daneben und weißt du, wie das ist? Meine Mutter ist auch oft da krank. Und er kann das nicht haben, wenn ein Mensch krank ist. Er meint so, die ganzen Ärzte sind doch bekloppt, die wollen doch nur Geld verdienen. Das ist der gut, dann warst du schlecht dran, dann bist du zu ihm gefahren, hast dich... Er hat mich abgeholt, er hat mich im Schlafanzug mitgenommen, wenn ich mich nicht angezogen hätte. Wie, wenn du dich nicht angezogen hättest? Also ich musste mich umziehen, ich war im Schlafanzug, ich lag hier im Bett. Und da kam er an, er meint so, zieh dich an. Warum denn? Ich, Papa, ich will dir liegen, ich will nicht, mir geht's da nicht so. Zieh dich an, du kannst bei mir genauso gut liegen. Bei mir liegen heißt, dass du dann da irgendwo auf der Couch liegst und... Nee, im Bett. Im Bett. Im Bett. Und kümmert er sich denn dann auch um dich, wenn es dir nicht gut geht? Er guckt sein italienisches Fernsehen, er guckt vielleicht ab und zu mal nach mir. Das war es dann aber auch. Hat er dich denn da auch geschlagen? Nee, geschlagen, das war erst am Sonntag, also von Samstag auf Sonntag. Und weswegen da dann? Ich wollte so nach Hause, weil ich konnte es da nicht mehr aushalten. Ich habe mich da gefühlt wie im Käfig. Ich wollte irgendwie raus. Gianni, was sagt deine Mutter denn dazu? Meine Mutter, die hat selber Angst vor ihm. Er hat meine Mutter schon mal so, da waren wir auf Sizilien, schon mal so mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Meine Mutter, die ist beinahe auf dem Balkon geflogen, also durch die Glasscheibe. Und er hat noch zu ihr gesagt, mach die Scheibe nicht kaputt. Klingt sehr schlimm. Das ist auch sehr schlimm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass deine Eltern getrennt leben. Ja. Wieso weigerst du dich denn nicht ganz einfach zu ihm zu gehen? Du musst doch, du bist 15 Jahre alt. Er holt mich. Er kann dich ja nicht er kann dich doch nicht zwingen, zu ihm zu kommen. Aber. Wie macht er das denn? Er kann dich doch nicht ins Auto zerren. Das hat er doch jetzt vom Freitag auf Samstag gemacht. Wäre ich nicht gekommen, da hätte ich so ins Gesicht bekommen, da hätte ich wieder eine Gehirnerschütterung gehabt. Wie lange geht denn diese ganze Geschichte so schlimm schon so? So schlimm, warte mal, mindestens 3 Jahre. Was empfindest du deinem Vater gegenüber? Ich würde ihn am liebsten umbringen. Warum wendet ihr euch, also deine Mutter und du, nicht ans Jugendamt zum Beispiel? Meine Mutter will das so machen, wenn er mich noch ein einziges Mal anpackt, das hat sie ihm ins Gesicht gesagt, dann wird er sein Leben nicht mehr glücklich. Die wird ihn so anzeigen und die wird mich ins Krankenhaus bringen und dann das Ganze, die wird ihn so aufs Schmerzensgeld verklagen und die wird dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, sowas einreichen. Das hätte schon längst passieren müssen, finde ich. Das hätte schon längst passieren müssen. Und es sollte dann auch so sein demnächst, dass du gar nicht mehr zu ihm gehst. Ich höre auch wegen ihm in psychologischer Behandlung, weil ich bin seelisch gestört. Ich habe richtig Angst, wenn einer mal mir die Hand hochhebt, ich zucke. Also hör mal auf, Gianni, wenn du mit deinen 15 Jahren das noch nicht alles so richtig handeln kannst, was ich auch verstehen kann, aber du hast ja offensichtlich, wie ich raushöre, einen guten Draht und guten Kontakt zu deiner Mutter. Ja. Dann sagt deiner Mutter doch unbedingt, dass da was geschehen soll und muss und dass ihr vielleicht gemeinsam wirklich mal zum Jugendamt geht und euch da beraten lasst. Und damit ihr dann von den Leuten aufgeklärt wird, welche Rechte ihr habt und welche Möglichkeiten. Domian, er hat gesagt, er will mich entführen, wenn da sowas in die Quere kommt. Ja, man muss dann auch vielleicht nicht alles so ganz ernst nehmen. Da ist auch viel Bluff bei und viel Säbelrasseln. Aber auch das ist, da will ich jetzt auch gar nicht so leichtfertig drüber hinweggehen, aber auch das wäre ein Thema, das ihr dann mit dem Jugendamt besprechen solltet. Die sind erfahren damit. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass du da nicht mehr hingehen solltest. Nee. Auf keinen Fall mehr. Und droht mit Polizei, aber lasst euch erstmal gut beraten. Und der Schritt zur Polizei sollte vielleicht der nächste dann sein. Aber geht erstmal zum Jugendamt. Dann werde ich das mit meiner Mutter bereden. Du kennst doch vielleicht das Lied Vater, wo bist du, ne? Bitte? Vater, wo bist du? Von der dritten Generation. Ja, kenne ich. Das Lied, das spricht man aus. Ja. Also, wir beide sind uns ganz einig und es ist klar, dass du nicht mehr zu dem Typ hin darfst und solltest. Gehe ich auch nicht mehr. Nee. Freilich, auf jeden Fall nicht mehr. Und nimm deine Mutter als Kompagnon quasi und als Verbündete und lasst euch gut beraten und unternehmt was. Vielleicht hat er auch den Eindruck, bisher gewonnen, mit denen kann ich das ja machen. Er hat es ja auch gemacht, ne? Jahrelang. Ja, jahrelang, der hat meine Mutter gequält, die ist wegen ihm tablettensüchtig, ja. Die ist total fertig, die ist immer krank und er fragt, warum bist du krank? Das ist alles diese Schweinenschuld. Also Gianni, grüß deine Mutti, deine Mutter herzlich von mir und unternehmt was gegen diesen brutalen Mann. Okay. Alles Gute. Dann melde ich mich nochmal. Ja, mach mal, gerne. Okay. Tschüss Gianni. Jo, tschüss. So, dann gab es noch ein nettes Fax von Tobi. Und Tobi schreibt, hallo Domian. In diesem Sommer gibt es zwei wichtige Daten für mich. Erstens, der 3. Juli, da habe ich meine Mega-Urlaubsliebe kennengelernt. Und zweitens, der 23. August, du bist wieder auf Sendung. Viele Grüße, dein Tobi, 22 Jahre aus München. Und solltet ihr euch wundern, was hier für ein kurioses Gebilde steht, also ihr, die Fernsehzuschauer, das ist ein Stern. Ein Stern aus Plastik. Und dieser Stern ist mir verliehen worden von der Redaktion Hollymünd, WDR Fernsehen, und hat heute mal hier einen Ehrenplatz. Oliver, 27 Jahre alt, schönen guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Oliver. Und, schön, dass du uns wieder die Nächte versuchst. Ja, schön, dass ihr auch wieder alle da seid. Ja. Hoffe ich doch. Zu meinem Thema. Ja. Ich habe vor gut 3 Wochen eine Korrekturoperation gehabt. Eine Korrekturoperation? Ja, das heißt, ich hatte eine Gynäkomastie. Halt. Fremdwort, ja. Ja, was ist das? Das heißt, ich hatte eine vergrößerte Brust. Also ich hatte einen richtigen Busen, ebenso als Mann ist ja nicht unbedingt eine tolle Sache. Wie groß war der Busen denn? Ja, und die Brust. War der, also es war schon eine Handvoll. Also, du hättest auch also in dem Ausschnitt so oben als Frau durchgehen können? Ja, nicht unbedingt. Also es gibt ja doch, Frauen, die nicht im Prinzip, so... Im Prinzip ja. Also einen kleinen BH hättest du auch tragen können? Ja, hätte ich auch gut tragen können, ja. Wie, du bist 27 Jahre alt, sagte ich gerade. Seit wann? Und seit wann hast du das? Wie lange hast du das schon? Hattest du das? Ich habe das eigentlich, ja, das ist eine familiär hormonelle Sache. So. Also im Prinzip zieht sich das, also ich war auch vor Jahren stark übergewichtig, dadurch hat sich die ganze Sache potenziert, aber im Prinzip von klein auf, also durch meine ganze Jugend, es war eine ziemlich qualvolle Zeit. Ist der Körper denn sonst auch eher feminin ausgerichtet? Nein, ganz und überhaupt nicht. Ganz überhaupt nicht. Ich bin sonst also sehr stark auch männlich behaart, etc. pp. Und sonst ist eigentlich alles bei mir normal. Ja. So, jetzt hat dich das seit deiner Jugend an wahrscheinlich sehr belastet. Ja, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass man da als Jugendlicher sehr gehänselt wird, ne? Ja, natürlich. Es gibt viele verschiedene Sachen, indem du es kaschierst. Also ich habe dadurch zum Beispiel einen Haltungsfehler, indem man so die Schultern nach vorne zieht. Und was heißt ich, man zieht nicht einfach nur ein T-Shirt an, man zieht da auch noch ein Hemd drüber, probiert es mit Kleidung zu kaschieren. Also ein ganz entspannter Aufenthalt im Freibad war nicht so dein Ding. Nee, also die Leute, ich meine, ich bin ja nicht allein, ich stehe ja nicht alleine oder stand nicht alleine damit, die sieht man im Sommer nicht, ne? Es ist... Welche Erfahrung hast du so gerade in der Jugend, wenn du da auch schon relativ ausgebildete Brüste hattest, mit Frauen, mit Mädchen gemacht? Ja... Eigentlich eher, ja, dadurch, dass ich auch noch sehr stark übergewichtig war, ne? Lief nicht viel. Ja, nicht viel. Also ich meine, ich habe das schon, also ich meine, Frauen haben da eigentlich eher weniger Probleme mit, ne? Das ist eher so das Problem, der Kinder sind ehrlich, ne? Kinder sind ehrlich, Erwachsene schauen da gerne drüber weg, ne? Und reden da nicht so viel, aber ich meine, Hänseleien ist man trotzdem ausgesetzt. Gehen wir mal aus dem Kindesalter, Jugendalter so ein bisschen raus, als du so deine erste Liebe hattest. Wie alt warst du da? Ich war, Liebe schon. Ich denke mal, du meinst jetzt den ersten Sex, oder? Ja, okay, sagen wir so. Ja, okay, ist ja nicht immer identisch, du hast recht, ja. Ja, es war mit 19. Also, 19. Wie gesagt, die Frauen hatten, ich hatte da Also für mich Licht aus und dann gucken, was da kommt. Ne? Ja. Aber ja, aber Frauen hatten damit keine Probleme. Mhm. Das ist eigentlich so, dass also die sind nicht laufen gegangen, nachdem die dann dich da abgetastet haben und dachten, du wärst vielleicht irgendwie transsexuell oder weiß nee, was nee, ich nee, nee, nee. Ich meine, es war ja auch irgendwo sichtbar. Man kann es nur bedingt kaschieren. Mhm. Und so, jetzt hast du dich daran operieren lassen. Ja. Das heißt, die Brust ist verkleinert worden? Ja, ist korrigiert worden. Das ist quasi. Also wie das Frauen auch kennen, die normale Brustkorrektur. Ja, es ist die wird von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Das ist zum Beispiel, deshalb rufe ich auch an, weil es vielen gar nicht bewusst ist. Weil ich habe im Krankenhaus auch viele kennengelernt. Also ich war ja nicht alleine da als Mann da. Die da eben, also ich habe viele gelernt, die wesentlich auch älter waren als ich und da nie drüber sprechen konnten. Also meinst du, das ist gar nicht so bekannt, dass man das machen lassen kann, dass die Krankenkassen das sogar bezahlen? Nee, das ist auch vielen gar nicht bekannt und viele kommen auch gar nicht raus. Viele können auch gar nicht darüber reden. Mhm. Weil es eben, ja, es ist, man schleppt es mit sich rum und es ist, ein jetzt, Horror. Das habe ich gerade am Anfang nicht genau mehr in Erinnerung, was du gesagt hast. Wann war diese Operation? Die war vor gut 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Das heißt, du bist so gar nicht lange aus dem Krankenhaus erst raus. Nö. Und bist jetzt platt wie ein Bügelbrett vorne, oder wie? Ja, kann man so sagen. Normal. Ja, aber normal. Ich bin jetzt normal, ich bin befreit. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann so an dir runterguckst und es hängen keine Brüste vor dir? Ja, gut. Ich meine, das ist genau, vor 5 Jahren, ich habe dir gesagt, ich war immer sehr stark übergewichtig. Mhm. Ich habe auch damals schon mal mit dir telefoniert. Aha. Da hatte ich in einem halben Jahr 37 Kilo abgenommen. Du warst das? Ja, ich war das. Und das war erstmal auch ein ganz anderes Körpergefühl, ja, ein ganz anderes Bewusstsein. Und das Gleiche ist eben jetzt auch wieder eingetreten. Wie funktioniert denn so eine Operation? Wo schneidet man? Also unten oder unter den Armen? Nein, es ist quasi, die Brustwarze wird mehr oder weniger rausgeschnitten. Ah ja. Und dann darüber. Das Gewebe rausgesogen, oder? Ja, darüber das Drüsengewebe und Fettgewebe entnommen. Mhm. Und dann wird das eben an der Brustwarze wieder vernäht. Also bleiben überhaupt gar keine richtigen Narben da. Und ist das denn so, dass du jetzt auch Ruhe hast, oder kann das sein, dass sich das wieder, dass das nachwächst? Und was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Ja, ich meine, wenn ich jetzt wieder stark, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie stark zunehmen würde, etc. pp. Wie viel wiegst du denn im Moment? Ich habe so um die 75 Kilo. 75 Kilo? Und ja, du hast mal gewogen? Ja, 107. Uiuiui, 75, dann wiegst du ja weniger als ich. Oder fast gleich, ungefähr. Ja, du bist ja ein paar Zentimeter größer. Wie groß bist du? Ich bin so um die 1,73. Ja, dann bin ich ein bisschen größer, stimmt. Ja, ich bin aber sehr stämmig, muskulöse Statur, von daher. Sag mal, 27 Jahre, warum hast du dann doch so lange damit gewartet? Warum ich so lange damit gewartet habe? Erstens mein Unwissen aufgrund der Kosten. Wie hast du denn dein Wissen bekommen? Jetzt erzählst du es hier und vielleicht hoffentlich hören es viele Betroffene. Ja, durch einen guten Arzt, der mir gesagt hat, halt, das wird von den Kassen übernommen. Das ist kein Problem. Man muss halt nur eben ein Schreiben an die Krankenkasse, vielmehr der Arzt, der muss das Schreiben an die Krankenkasse, eben der Krankheit. Die Krankheit ist die Gynäkomastie. Gynäkomastie. Mhm. Ja, und die Operation heißt Andromastektomie. Mhm. Und der muss halt also dann ein Schreiben aufsetzen an die Krankenkasse. Die geben dann ihr Einverständnis ohne psychologischen Dienst etc. pp. Also weil es eine Regelleistung ist. Es ist eine Regelleistung. Also man wendet sich einfach an den Hausarzt, lässt sich beraten und dann kann die ganze Maschine ins Laufen geraten. Ja, eben. Ja. Die Operation ist wahrscheinlich relativ harmlos, ne? Das war der eine Grund, warum ich es nicht mache. Jede Operation, jeder Eingriff ist nicht harmlos. Mhm. Und da bestand eben auch eben lange Angst und Befürchtung. Ich hätte es auch aus eigener Tasche bezahlt, auch wenn ich mein. Wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben? Ich war 14 Tage. 14 Tage. Mhm. Was war für dich das Allerproblematischste an diesem, eine Krankheit kann man es ja nicht nennen, an diesem Phänomen? Was war das Schwierigste für dich in all den Jahren? Das Leiden, das fehlende Körperbewusstsein, dieses da ist was, das gehört nicht zu dir. Mhm. Das ist ein Fremdkörper, das ist was, was eine Frau hat, aber das gehört nicht zu einem Mann. Und das potenziert so das Leiden, vor allen Dingen, selbst später im Erwachsenenalter, ich bin schon sehr offensiv gegenüber anderen damit umgegangen. Hast du denn in den letzten Jahren mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, ich habe eigentlich ständig längere Beziehungen. Ständig längere Beziehungen. Und da war es immer so, dass die Frauen damit doch relativ gut umgegangen sind. Ja, also für meine Freundin hätte ich, ich habe eine Freundin und die wusste auch darüber Bescheid, aber für die war das nie ein Thema. Aber für dich. Ja. Jetzt genieße den Sommer noch, Oliver, und gehe ins Freibad. Ich darf ja noch nicht. Ach, du darfst ja, Ich durfte schon ins Freibad, aber der Heilungsprozess, der dauert leider noch mehr. Okay, dann gehe im Winter und im Spätherbst ins normale Hallenbad. Und stolziere immer ums Becken herum und zeige den Leuten deine schöne flache Brust. Ja, und ich hoffe, dass die anderen Leute, die zugehört haben, und es sind wirklich nicht wenige, ja, dass die eben auch ihre Last loswerden. Ja, also insofern war das ein guter Tipp und schön, dass du durchgekommen bist. Und einen guten Heilungsprozess wünschen wir dir und alles Gute. Ja, wünsche ich dir und deiner Sendung. Dankeschön, Oliver. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Noch ein Oliver. Und der ist 31. Ja, hallo Jürgen, ja, Oliver. Ja, grüß dich. Ich habe hier eine ganz packende Story. Na? Also, folgendes. Vorige Woche bin ich zur Ostsee gefahren. Dort habe ich Verwandtschaft und habe da ein paar Tage Ruhe gemacht, ja? Wo denn? Timmendorfer Strand. Ja. So, jetzt bin ich Boot gefahren und alles. Und dann dachte ich mir eines Tages, fährst du mal nach Hamburg. Weil ich als kleiner, Vater ist klein, ich war 15, 16. Da war ich mal in Hamburg, aber habe nicht viel von gesehen. Schöne Stadt. Richtig. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so komm, fährst du nach Hamburg. Mhm. So, ich bin dann da hingefahren und was macht man in Hamburg? Man will natürlich... Auf die Reeperbahn. Richtig. Ja. Bin ich natürlich auch gelandet, das war aber nachmittags. Da ist bekanntlich dann noch nicht so viel los. Nee. Ja, ich wollte mir das aber mal alles angucken. Mhm. Und ich geriet dann vorige Woche in einen unheimlichen Platzregen und bin dann zum Unterstellen, stand ich vor so einem Sexshop. Mhm. So, bin dann da auch reingegangen, habe mir das da mal so alles angeguckt. Und dann war ich, wie gesagt, ganz alleine da drin und der Verkäufer war recht sympathisch und ich habe ihn angesprochen, ich sage immer, wo muss ich denn hier hin und so, ne? Und dann sagt er, ja, wenn du was Originelles willst, dann geh mal in dieses Pascha. Ja. Das ist so ein Ding, wo die Frauen da überall rumstehen. Haben wir hier in Köln auch. Richtig. Ja. Ich dann da runtergegangen, mir das mal angeguckt, erstmal nicht getraut und hinterher ging dann da einer rein, dann bin ich dann auch reingegangen und habe mir das dann da erstmal alles angeguckt. Dort habe ich dann eine Prostituierte getroffen und habe die dann auch gefragt, immer, wie muss man sich hier verhalten? Ja, guckst dir das alles an? Und das ist das in Hamburg so, dass die Mädels vor den Türen sitzen, dass man durch so einen Gang durchgeht? Genau. Ja. So, das habe ich dann auch gemacht und habe oben angefangen. Das hatte drei Etagen und ich bin dann von oben, dann war alles leer. Wie gesagt, es war noch sehr früh. Gehe dann in die zweite Etage und dort saß ein Mädchen, was mich total angesprochen hat. Wie sah sie aus? Blond war die. Blond, ja. Kurze Haare, also so ein Pagenschnitt, ganz glatt. Ja. Und eine makellose Figur. Alter ungefähr? Ich habe sie für Mitte 20 geschätzt. Sie war aber jünger, zwei Jahre. So, es entstand sofort eine harmonische Beziehung, sag ich mal. Also rein blickmäßig, oder? Richtig, genau. Auf den ersten Blick, man sagt so, die Sympathie, die erste zählt ja immer. Man sah sich an und man verstand sich. Richtig, genau. Ich dann mit ihr gesprochen, ja, ich sag, du bist es. Bin dann zu ihr rein. Ja. Und sie sagte dann, was so üblich ist hier mit Verkehr und allem. Ja, man verhandelt über den Preis, ne? Ja, richtig auch. Und 100 Mark, das ist so der Einstand, den man dann da zahlen muss. Ja, was wolltest du denn? Was waren denn deine Vorstellungen? An für sich muss ich dir ganz ehrlich sagen, erstmal irgendwie nur mit jemandem sprechen. Ach so. Ich wollte gar nicht jetzt irgendwie da jetzt sexmäßig da loslegen. Ich habe da einfach irgendwie nur das Gespräch gesucht. Und die Frau hat mir auch irgendwie angetan. Hast du der Frau denn gesagt, ich will gar keinen Sex, ich will nur mit dir sprechen? Ja, hinterher habe ich ihr das gesagt. Gab es denn Sex? Nein. Nein? Pass auf, ich habe ihr die 100 Mark da hingelegt und habe mit ihr erstmal eine geraucht. So, wir saßen dann da auf dem Bett und ich habe sie nicht als Prostituierte angesehen, sondern mehr so, als würde ich die schon, was weiß ich, wie lange kennen. Wir haben auch über alles gesprochen, über das Wetter, wie schön Hamburg ist und. So, ich lag dann da, habe ihr die 100 Mark da hingelegt, die hat sie auch gar nicht beachtet, dass sie... Aber du lagst immerhin schon. Ich lag, aber angezogen. Ja, ja. Ich habe also unheimlich toll mit ihr gesprochen. Mhm. Und da merkte ich schon so vom Sprechen her, dass da was drüber kam, dass sie da gar keinen Bock drauf hat, was sie da macht. Das merkte ich im Gespräch. Also, und sie hat das auch gar nicht irritiert, dass du keinen Sex wolltest, dass du erstmal da gesessen oder gelegen hast und hast geredet. Ja, kannte sie ja gar nicht. Kannte sie gar nicht. Ja, sonst Kunden, die haben dann da Geld hingelegt und kamen direkt zusammen. Oliver, wieso gehst du denn in einen Puff, ne, ist es ja. Ja. Und hast keinen Bock auf Sex? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das war die Nähe, die ich suchte, irgendwie mit jemandem mal zu sprechen. Weil ja, aber das kann man ja vielleicht auch noch irgendwie, ja, kann man die Telefonseelsorge anrufen oder was ist das? Nee, das ist nicht so mein Ding. Nee. Ja gut, erzähl mal weiter, ist ja spannend. Dann saßt du mit dem netten Mädel da und habt was unterhalten. Wir haben dann erstmal eine geraucht und gesprochen und hin und her. So, und dann sagte sie, ja, du zahlst jetzt hier 100 Mark und nichts passiert. Sie hatte aber wahnsinnige Schmerzen. Sie war am Bluten unten, das konnte man also sehen, und sie hat sich auch erschrocken. Also sie war dann sie hatte ja nur einen Slip angehabt. Und sagte dann auf einmal auch, ich blute da. Ne? Warum blutete sie? Hatte sie ihre Tage oder was? Richtig, genau, zu dem Zeitpunkt. Und dann sagte, dann kann ich hier heute sowieso nichts mehr machen. Und sie sagte zu mir, ich muss dann nach Hause fahren. Sie kommt ja, ich möchte den Ort jetzt nicht nennen, nee, ich muss weiß nicht, wer mithört, weil sie dann da im Ruhrgebiet auf jeden Fall hinfahren wollte. Und ich sagte, und dann machte ich ihr den Vorschlag, ich sage, hör mal, wenn du doch eh nach Hause fährst, komm doch mit zu meiner Tante, die wohnt am Timmendorfer Strand, dort können wir uns, guckst du dir ein bisschen das Meer an, vielleicht bringt sich das ja auf andere Gedanken, weil ich ja merkte, dass die überhaupt gar keinen Bock hat auf den Laden da. Oliver, das ist ja so spannend, was du erzählt hast. Ja, pass auf. Nee, pass auf, jetzt machen wir mal einen kleinen Strich drunter und du sagst mir, wie der Stand der Dinge jetzt heute ist. Bist du mit der Frau zusammen? Ja, und jetzt kommt das, ich habe mich in die verknallt. Du hast dich in die verknallt? Richtig. Und, ich meine, sie sagte, ich kann doch nicht jetzt hier mit dem Kunden mitfahren und so, ne? Und ich habe zu ihr gesagt, pass mal auf, ich gebe dir meinen Fahrzeugschein, mein Ausweis, dort siehst du meinen Namen. Ich sage, es kann gar nichts passieren, wir fahren jetzt da auf. Ich möchte gerne, dass du mitkommst. Ich will jetzt nicht, dass du alleine mit dem Zug die weite Strecke fährst. Ist sie mitgekommen? Sie ist mitgekommen. Seid ihr heute ein Paar? Hey, pass auf, es geht ja noch weiter. Die Geschichte ist also noch ein bisschen länger. Gib mir noch ein paar Minuten. Ja. Und dann, aber deshalb rufe ich ja an. Es hat mich auch viel Mut gekostet, heute bei dir anzurufen, weil ich finde keinen Weg jetzt, der Frau zu helfen. Verstehst du? Also mach's mal nicht so ganz kompliziert. Also versuch mal so die Hauptfacts einfach mal so zu nennen. So, sie ist also mitgefahren zur Ostsee. Hat sich sehr wohl gefühlt hinterher. Ich meine, aus Hamburg raus war Verkehr. Nachmittags um 5 sind wir da raus und alles zu. Naja, wir sind dann auf jeden Fall endlich da angekommen. Ich habe ihr erstmal das Meer gezeigt. Und da merkte ich schon, wie was rüberkam, verstehst du? Dass sie sagte, ach, was schön und herrlich. Sie konnte irgendwie erstmal alles vergessen. Wo liegt denn eigentlich das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass die von ihren Zuhältern nicht loskommt. Und deshalb rufe ich an, um mir da irgendwie einen Rat zu holen. Das ist das Problem. Die Frau ist also beim Nerven. Soweit ich informiert bin, gibt es in Pascha keine Zuhälter. Nee, der Zuhälter aus dem Ruhrpott hat die ja dahin geschickt. Ah ja, ich verstehe. So, sie hat sich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt, meine Tante, sie gut aufgenommen. Es entstand direkt eine Beziehung zwischen ihr und meiner Tante. Und sie fühlte sich da auch ganz super wohl. Wir haben da einen super Tag verbracht. Pass auf, Oliver, es gibt, das müsste eigentlich deine Freundin, ich nenne sie jetzt schon mal deine Freundin, auch wissen. Ja, ist ja auch. Ja, ist so, ne? Ist so. Es gibt Huren-Selbsthilfegruppen in Deutschland. Hydra zum Beispiel gibt's, nennt sich eine. Ja. Ich finde, dass deine Freundin sich ganz schnell an diese Frauen wenden sollte. Weil alles, was ich hier jetzt sage, ist dilettantisch. Ich kenne mich in dem Milieu gar nicht so sehr gut aus. Aber da hat sie Ansprechpartnerinnen, die das gleiche Schicksal und den gleichen Lebensweg hinter sich haben wie deine Freundin auch. Und die können ihr konkret was sagen. Ja. Ganz kurze Unterbrechung, weil ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt und alles. Das Problem ist nur, ich habe mich total in die verknallt. Sie merkt auch, dass ich nicht so bin wie ihr Zuhälter jetzt, sondern dass ich ihr Zärtlichkeit entgegenbringe. Also, die wird nur geschlagen und alles. Du würdest am liebsten die Frau da rausholen und mit ihr eine normale Beziehung aufbauen und versuchen, dass sie vielleicht irgendeinen anderen Job hat. Kriegt. Das was, will sie auch. Was hat sie denn vorher gemacht? Hat sie irgendwas gelernt? Ja, sie ist, ja, das kann ich jetzt so im Fernsehen, also jetzt so live alles nicht sagen. Nee, sag's nicht, dass sie wiedererkennbar ist dadurch. Also richtig. Sie hat irgendwas gelernt auf jeden Fall. Und sie könnte, ja. Und da hat sie auch Spaß dran, das weiterzumachen. Nur sie ist in nervenärztlicher Behandlung und das nutzt dieser Mensch aus, der, ja, dem sie sich hingegeben hat. Pass auf, Oliver, wir machen jetzt folgende Geschichte. Du legst jetzt gleich auf, hm? Und dann wirst du von meiner Psychologin zurückgerufen. Super. Und die Psychologin wird dir diese Adressen oder Kontakttelefonnummern von diesen Huren Selbsthilfegruppen, super, gleich vermitteln. Und vielleicht kannst du mit der Annette, die ist heute Nacht hier, auch noch so noch ein paar Worte sprechen. Ja, nee, die kann mich jetzt schlecht erreichen, aber ich habe Kontakt mit ihrer Mutter. Die habe ich heute sogar noch angerufen. Ja, ja, nee, ich meine, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück. Nee, das ist klar. Ja? Nur, ich wollte nur sagen, ich habe Kontakt mit ihrer, mhm, Mutter, die sagt, der habe ich auch einen Vorschlag gebracht, mhm, weil sie sich sowas denken kann, dass, mhm, da irgendwas schief läuft. Oliver, wir machen jetzt mal einen Strich drunter und wir machen das so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Und ich wünsche dir und eurer Liebe, eurer neuen Liebe und dem Mädchen alles Gute. Das wäre sehr, sehr nett. Tschüss, Oliver. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Ja, bitte, bitte. Falls ich da irgendwie was erreicht habe. Viel Glück. Ja. Tschüss. So, 1.37 Uhr, nein, 1.38 Uhr und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Drei Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach hier erreichen, ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was. 0800, eine kostenfreie Telefonnummer für euch übrigens. 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer lautet 0800 5678 110. Noch ein Brief, bevor es weitergeht, von Uwe. Und er schreibt: Lieber Herr Domian, ich möchte mich hiermit in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Vor 2 Wochen bin ich in meiner Stammkneipe sehr derbe über Sie hergezogen, weil meine Frau mir erzählt hatte, Sie hätten ihr geraten, mich zu verlassen. Sie hat mich nun zwar verlassen und ist mit meiner ehemaligen Geliebten zusammengezogen, aber es war meine eigene Schuld. Ich habe sie vernachlässigt und habe es mir selbst zuzuschreiben. Weder Sie, Herr Domian, noch meine Frau können etwas dafür. Das habe ich jetzt eingesehen. Ich konnte schon nicht mehr ruhig schlafen und daher musste ich mir das von der Seele schreiben. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ich sehe es Ihnen nach. Lieber Uwe. Danny, 15 Jahre alt, ist jetzt am Telefon. Ja, hi Domian. Hi Danny. Was ist los? Danny, Entschuldigung. Ja. Ja, ich wollte dir erzählen, ich mache Telefonsex. Du machst Telefonsex? Ja. Wie, du machst Telefonsex mit deiner Freundin? Nein. Mit deinem Freund? Nein, mit anderen Männern. Mit anderen Männern? Die auf einer Line anrufen. Aha. Da haben schon einige bei dir angerufen mal, ne? Ja. Also du machst das so aus Gag, oder wie? Nein, richtig für Geld. Du machst das für Geld? Du bist angestellt bei so einer Agentur? Ja, genau. Du bist 15 Jahre alt. Über eine Freundin. Und ich mach das für sie und ich bekomme das Geld. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die wissen es nicht. Du bist Schüler noch? Ja. Ja. Und wie hast du das bisher verheimlicht vor deinen Eltern? Du lebst noch zu Hause, davon gehe ich aus. Ja, ja? Ich lebe noch zu Hause. Ja, ich habe mein eigenes Telefon. Mhm. Und darüber läuft das eben ab. Ich werde... Das heißt, du arbeitest in Anführungszeichen zu Hause in deinem Kinderzimmer? Ja, wenn ich alleine bin. Wenn du alleine bist? Wenn ich alleine bin. Du musst also nirgendwo hingehen? Nein, muss ich nicht. Also das läuft so, ich wähle mich bei denen ein, mhm, gebe da meine Nummer an, mhm, und wenn dann ein Anrufer da ist, dann wird er direkt zu meinem Telefon durchgestellt. Mhm. Wie lange machst du das schon? Ein halbes Jahr jetzt. Und du bist durch eine Freundin draufgekommen? Oder ist die nur die... Also die ich Strohfrau. Wie bitte? Ist die nur die Strohfrau quasi? Ja, sie leistet das eben nur. Sie hat nur den Vertrag unterschrieben und ich mache das eben jetzt. Und wie bist du drauf gekommen? Ja, ich habe die Telefonnummer in der Werbung gesehen. Mhm. Habe einmal angerufen auf der, ja, für mich richtigen Seite, also auf der Männerseite. Mhm. Also du meinst, schwul zu sein? Das schlug sich dann in der Telefonrechnung nieder. Mhm. Dann habe ich einmal die andere Seite ausprobiert und da haben mir irgendwie alle abgenommen, dass ich eine Frau wäre. Mhm. Ja, dann haben wir da bei der Telekom angerufen und uns von verschiedenen Anbietern Adressen geholt. Haben wir eine Bewerbung geschrieben, ja, und darauf kam sofort ein Vertrag zurück, den wir doch unterschreiben sollten. Mhm. Ohne, dass du irgendein Wort mit irgendjemandem geredet hast? Ohne, dass ich irgendein... Ja gut, ein paar Freunde wissen es, aber sonst weiß keiner. Mhm. Jetzt verdienst du Geld daran. Ja, und dass die Männer und, bei so einer Nummer anrufen. Und dieser sogenannte Anbieter auch? Ja, klar, der auch. Mhm. Wie viel verdienst du denn da jetzt, sagen wir mal, so in der Woche? Woche ist schwer, also in einer Stunde könnte ich das besser sagen, kommt drauf an, wie lange ich drauf bin, wie viele Stunden. Zwischen 18 und 24 Mark die Stunde. 18 und 24 Mark die Stunde. Ja. Mhm. Also erstmal bin ich jetzt ganz überrascht darüber, dass das alles nur so schriftlich geht, dass es Telefonsex-Anbieter gibt, die gar nicht... Wir haben überhaupt nichts gemacht, nicht angerufen, wir haben einfach nur den Brief hingeschickt und wir haben den Vertrag zurückgekriegt. Also da können sich noch jüngere Leute letztendlich da einklinken bei denen? Ja gut, mit Altersnachweis eben. Mit Altersnachweis, ja. Ja. Der Nachweis war dann in Form einer... Meiner Freundin. Ja klar, die musste dann eine Kopie ihres Personalausweises dazulegen. Genau. Ja, oder was weiß ich. Ganz genau. Jetzt bin ich ja... Du bist schwul. Nein. Du bist nicht schwul. Hast du nicht gerade gesagt, du bedienst Männer? Ja. Aber du bist nicht schwul. Nein. Nein. Jetzt sage mir bitte mal, wie du in deinem zarten Alter von 15 Jahren die Fantasie hast, erwachsene, gestandene Männer, die vielleicht knallharten Sex am Telefon haben wollen, die zu befriedigen. Ja, also es gibt da ja einmal die 0190-Nummern, wo man eigentlich direkt mit jemandem verbunden wird, und die 00-Nummern, 002, 005. Auf diesen 00-Nummern sind eigentlich nur Geschichten. Ja, die habe ich mir dann einmal reingezogen, das, was ich jetzt eben auch schon erzählt habe mit der Telefonrechnung. Mhm. Ja, und dann eben... Also du erzählst denen irgendwelche... Filme, Magazine. Du erzählst denen irgendwelche erotischen Geschichten, oder was? Ja. Mhm. Musst du denn diese Männer dann auch richtig animieren zum Sex am Telefon? Ja, natürlich. Das auch. Also geht es dann nun doch richtig um Sex rundherum mit allen, in allen Varianten? Ja. Wie weißt du das denn? Ich blick's ja, nicht so. Wie gesagt, ja, aber das reicht aus. Das reicht aus. Hast du denn selbst schon in deinem Leben viel Sexerfahrung gesammelt? Eigentlich weniger. Was heißt eigentlich weniger? Gar keine? Gar keine. Gar keine. Warst du schon mal verliebt? Wie bitte? Warst du schon mal verliebt? Ja. Und was ist daraus geworden? Ja, nicht viel. Bist du im Moment verliebt? Im Moment nicht, nein. Was denkst du denn da über das, was du da machst? Was denkst du darüber? Ja, es bringt Geld, also eben für mein Alter so viel. Wenn es den Leuten Spaß macht, die da anrufen. Also ist das Geld die Hauptmotivation für dich, das zu machen? Eigentlich schon. Für wen nicht? Bitte? Für wen nicht? Naja, nun gut, es kommt auch immer, was man für eine Gegenleistung bringen muss. Ja, hast du nicht den Eindruck, dass du... dass dir Sexualität beispielsweise dadurch irgendwie vielleicht übel wird oder verdorben wird? Nein. Könntest du das für dich alles noch so trennen? Dass dein ja, das kann ich. Das ist also nicht, dass ich selber eben einen hochkriege, wenn ich denen das erzähle, das überhaupt nicht. Weißt du, Danny, ich will das hier nicht groß moralisch argumentieren, aber ich denke mir so, wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat sexuell, vielleicht nimmst du Schaden davon, wenn du sowas machst. Dein Herz, deine Seele, deine Fantasie. Wenn du so einen Porno-Scheiß da mit irgendwelchen Männern machst. Da habe ich so Sorge drum, wenn ich das so höre. Dass du vielleicht später mal oder irgendwann gar nicht mehr so richtig oder am Anfang Schwierigkeiten haben wirst, deine eigene Sexualität gut zu genießen und zu leben, weil du schon so viel Schrott reden musstest mit Leuten. Da habe ich Sorge. Mhm. Und das ist auch gar nicht mehr zu rechtfertigen mit dem Geld, was du da rausholst. Ja. Geld kannst du irgendwie anders auch verdienen. Es gibt tausend Jobs, die man machen kann. Vielleicht nicht so gut bezahlt, aber egal. Was meinst du denn, was deine Eltern sagen würden, wenn die das rauskriegen? Die wussten, dass mit der Telefonrechnung auch, wo die herkamen. So, haben gesagt, mach das nicht nochmal, also das mit den teuren Anrufen. Ja gut, das ist ja mal einmal passiert, aber jetzt, ja. Wenn die das richtig, wenn die mitbekämen, dass du das professionell machst, was wäre dann? Also groß Stress wird es nicht geben. Ach, sind die so locker drauf, deine Eltern? Ja. Ja, aber dann brauchst du es ihnen ja auch gar nicht zu verheimlichen. Ja gut, wie locker sie nun darauf reagieren, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die relativ tolerant sind, einfach mit denen mal darüber zu reden. Mhm. Oder hast du Angst, dass es dann doch das große Donnerwetter gibt? Nee. Nee. Nee. Du hast gerade so ein Stichwort genannt. Wenn du dann diese ganzen Schweinereien da besprichst mit den Männern, ja? Um es nochmal klarzustellen, du gibst dich dann ja als Frau aus, ne? Meistens schon, ja. Außer wenn sie es eben rauskriegen. Passiert. Dann telefonieren sie manchmal echt wirklich weiter. Also. Ach, die kriegen das schon mal raus, dass du ein Junge bist und dann machen die weiter? Teilweise, ja. Also jetzt so wie jetzt im Moment, wenn die Stimme total im Arsch ist von den... Mhm. Jetzt in den Ferien fahren, weil ich viel jetzt drauf bin. Mhm. Dann machen die noch weiter. Und legen die auch. Telefonieren teilweise noch weiter. Manche legen auch sofort auf, also das hat man auch. Also wenn du mit den Männern dazu gegangen bist, du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Erregt dich das sexuell gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Nee. Ist das eher für dich so ein Spiel, was du da treibst? Könnte man so ausdrücken, ja. Ja, mag ja sein, Danny. Dennoch finde ich es irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es nicht in Ordnung, dass es nicht gut ist. Für dich. Mhm. Nicht, weil man das nicht macht, sondern weil es für dich nicht gut ist. Mhm. Wenn du, ich sag's nochmal, wenn du so ein gutes Verhältnis mit den Eltern hast, red mal mit denen. Vielleicht ist es viel besser, in der Familie mal zu bereden und mal sehen, wie die darauf reagieren. Hm? Mhm. Ja? Okay, mach ich. Du bist jetzt der jüngste Telefonsexanbieter gewesen, mit dem ich je in meinem Leben gesprochen habe. Danny, ich wünsche dir, dass du das nicht mehr lange machen musst. Es gibt tausend gute andere Jobs. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, einen Moment noch. Tschüss. Jetzt ist er weggeflutscht, schade. Naja, egal. Frank ist dran. Frank ist 21 Jahre alt. Ja. Ja, guten Morgen, Frank. Hallo, Jürgen. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich seit einem halben Jahr mit einer echt wunderbaren Frau zusammen und ich habe nach einem Vierteljahr ungefähr festgestellt, dass sie sehr stark nymphomanisch veranlagt ist. Mhm. Und es wirkt sich folgendermaßen aus, sie will ungefähr so zwischen 8 und 9 Mal oder was weiß ich auch öfters pro Tag. Und das kann ich halt, am Anfang fand ich das noch ganz toll. Nein, es ist am Anfang auch zu viel, 8 Mal. Na, ich fand das am Anfang super. Ja, aber 8 Mal. Aber nach einer Weile hat es mich halt gestresst und sie hat mich auch an sämtlichen Orten und an sämtlichen Positionen, egal wo wir waren oder so, irgendwann hat sie angefangen, ja, an mir rumzumachen und dann ging es halt, egal wo wir waren, im Kaufhaus oder dann irgendwie schnell in die Umkleide rein. Hat das denn überhaupt 8 Mal ohne Viagra geklappt bei dir? Ja, ist schwer und da liegt auch mein Problem drin, dass ich das nicht erfüllen kann irgendwann. Also es ist im Moment jetzt nach einem halben Jahr immer noch so. Ja, es ist immer noch so. Dass sie ständig dir an die Hose geht. Ja. Und das Problem ist, dass ich halt nicht immer kann oder so. Mhm. Das respektiert sie nicht. Und das Problem, was ich dann damit habe, ist, dass sie sich dann andere Männer sucht. Das tut sie auch. Ja, das tut sie. Und sie macht's dann auch mit anderen Männern. Mhm. Mhm. Und ich wollte es am Anfang gar nicht glauben. Und darauf haben mich Freunde hingewiesen. Und ich meine, ich war halt blind und habe das... Ich wollte es nicht glauben. Ich meine, ich empfinde so viel für die Frau. Und ich habe eigentlich auch immer gedacht, für sie auch für mich. Und sie hat es mir auch immer so erzählt, als ob sie so viel für mich empfindet. Mhm. Hast du sie dann da mit dieser Vermutung oder mit diesem Hinweis konfrontiert, dass sie offensichtlich mit anderen Männern auch was hat? Ja, natürlich. Wie hat sie darauf dann reagiert? Ach, das hat sie ganz locker genommen. Sie fand es okay. Sie, also wenn ich nicht mehr kann, dann sucht sie sich halt jemand anders. Aber wenn sie ihre Ruhe braucht und ihren Frieden, und ja, wenn sie halt irgendwie wirklich Zärtlichkeit braucht, dann kommt sie halt doch wieder zu mir. Ja, sie ist nicht nur nymphomanisch drauf, sie ist auch sehr egozentrisch drauf. Die junge Dame sollte sich vielleicht überhaupt nicht auf eine Beziehung einlassen, wenn sie nur rumvögeln will. Ne? Ja, das Problem ist einfach, ich liebe sie über alles. Was will ich da machen? Und ich weiß echt nicht mehr ein und aus. Und wie viele andere Männer, ihr seid ein halbes Jahr erst zusammen, wie viele andere Männer hatte sie denn schon? Das will ich gar nicht wissen. Was vermutest du denn? Ja, ich weiß nicht. Also 5, 10? Sicher mehr. Und sicher mehr? Auch, irgendwann waren es dann auch mal Freunde von mir. Und ich meine, das sind jetzt bestimmt nicht mehr meine Freunde, aber das ist schon krass. Wenn ich nicht da war, dann hat sie halt irgendwelchen Freund von mir angemacht. Und sag mal, Frank, und das zerstört nicht deine Liebe zu ihr? Nee, das ist ja das Komische dran. Ich liebe sie über alles und ich würde auch alles für sie tun. Und deswegen respektiere und toleriere ich das auch noch. Und die kann machen, was sie will? Ja, und das stresst mich, dass sie das mit mir machen kann. Und ja, jedes Mal, wenn ich das sehe, dann schlägt halt mein Herz wieder höher, weil ich liebe sie halt über alles. Nehmen wir mal, wir spielen mal so ein Beziehungsmodell gerade durch. Es könnte ja sein, dass du da sagst, okay, Mädchen, wenn du so drauf bist, wir haben eine Liebesbeziehung, hol es dir woanders. Wie wäre es denn, wenn du dann vielleicht ab und zu auch Sex mit anderen Frauen hättest? Würde sie das auch akzeptieren, tolerieren? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil sie mir ja völlig ausreicht in diesem Zug. Ja. Also, wenn ich die ganze Zeit praktisch in dem Bezug parat sein soll, dann habe ich auch noch keinen Kopf für andere Frauen. Ist mir klar. Du bist ja völlig ausgelutscht. Ne? Ja, schon. Und das wirkt sich auch aus. Ich arbeite als Landschaftsgärtner und ich bin auch immer völlig fertig. Und ab und zu kommt sie sogar morgens zur Festpause oder mittags. Dann kommt sie halt vorbei und dann... Was ist das denn für eine Frau? Das macht uns Männern ja Angst geradezu, wenn man sowas hört. Ja, ich habe auch nicht. Ich habe das halt... Sowas hörst du doch immer noch von irgendwoher und dann passiert mir das selber. Habe ich auch schon mal hier gehört, mehrfach schon in der Sendung. Ich bin immer ganz ratlos, wenn ich diese Nymphomanen-Geschichten höre, weil das ist natürlich, also wenn es wirklich so ist, wie es ist, und ich glaube dir das, wie du es gerade geschildert hast, halte ich das schon für einen Defekt, für eine Abartigkeit in einer gewissen Beziehung. Und ich glaube, dass nur sexualtherapeutisch irgendwie in den Griff zu kriegen ist, wenn sie das auch in den Griff kriegen möchte. Redet ihr denn über dieses Phänomen auch? Versucht sie sich dir zu erklären? Nein, also ich finde das Thema auch sehr unangenehm, weil das zeigt mir immer wieder, dass sie mich betrügt. Und dann rede ich da auch nicht gerne drüber. Ja, gut, aber es wäre schon mal ganz interessant zu erfahren. Wie alt ist die? Sie ist 22. 22. Mhm. Ist die schon immer so drauf gewesen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht und das will ich auch gar nicht wissen. Mhm. Mir reicht, dass ich es jetzt weiß, dass es jetzt so ist. Aber Frank, du musst dich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Du kannst das nicht einfach ignorieren, weil es eine ständige Verletzung deiner Person ist. Sie verletzt dich dadurch ja. Sie geht dir ja permanent fremd. Ja. Und du hast kein Vertrauen zu der Frau und das ist doch scheiße. Ja schon, aber alles andere läuft so perfekt nur in dem Bezug halt. Wenn wir also wir haben so viel Spaß miteinander, wir gehen zusammen in irgendwelche Clubs oder so. Na gut, aber was heißt alles andere? Das ist ja doch ein ganz gravierender Faktor, wenn man in einer Liebesbeziehung hängt. Dass man so eine Vertrauensebene zu dem Partner haben will. Es sei denn, man einigt sich auf ein anderes Beziehungsmodell, aber das funktioniert bei euch ja nicht. Ja, wie soll das aussehen, dass sie ab und zu mal vorbeikommen kann, wenn sie Lust hat? Also ich weiß da echt nicht mehr weiter. Ja, jetzt ist die Frage, wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Du redest mit ihr nicht darüber, sie macht es weiter so. Ja, also läuft alles die nächste Zeit genauso wie bisher, oder wie? Ja, also wir haben schon ab und zu drüber geredet und sie meint halt, wenn ich nicht mehr kann, sie braucht es, dann geht es halt woanders hin und besorgt sich da. Ja, und wenn du ihr androhen würdest, okay Mädchen, aber das geht nicht mit mir, dann müssen wir uns halt trennen. Was würde sie dann wohl sagen? Das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass die fühlt, hier den Frank, den habe ich im Sack. Ja. Ne? Der ist mir ergeben, da kann ich machen, was ich will. Zeige ihr doch mal einfach mal eine Grenze auf. Dann kannst du ja mal testen, ob die dich wirklich liebt oder ob du nur einfach so ein Kuschelhäschen für sie bist, eine sichere Wärmflasche fürs Bett. Ich bin eher so ihr Ruhepol, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich nicht gerade ein großes Kompliment für dich. Ich stelle jetzt mal die These auf, wenn diese Frau wirklich dich liebt und lieben würde, dann müsste sie an sich etwas tun und an sich arbeiten. Wenn sie es allein nicht schafft, dann muss sie zum Psychologen gehen. Ja. Das wäre diese Liebe wert, finde ich, wenn es eine wirklich große Liebe ihrerseits zu dir auch wäre. Ja, aber soll ich da rangehen? Ihr sagen, sie soll zum Psychologen gehen, dass sie ein echtes sage Problem ihr, hat. Nein, ja, dann sage ihr, pass mal auf, wenn dir an unserer Beziehung was gelegen ist, auch an der Liebe zu mir, dann ändere dich. Ich kann so nicht leben, ich fühle mich permanent verletzt. Und wenn du dich nicht alleine ändern kannst, dann suche dir professionelle Hilfe. Versuch's doch mal sehen, wie sie darauf reagiert. Wenn sie mich verlässt, dann bin ich am Ende. Das würde ich nicht verkraften. Ach, Frank, wie lange wirst du dieses hier verkraften? Du bist jetzt ein halbes Jahr mit der zusammen und ja, schon ziemlich fertig mit Nerven. Ja, schon. Ich bin meine Grundsubstanz schon fast ausgebraucht. So, und wenn wir uns jetzt noch ein Jahr warten, bist du der Schatten deiner selbst. Also das ist auch nicht die Lösung. Also musst du jetzt mal zu sagen, du musst irgendeinen Pol, du musst jetzt einfach mal was sagen hier, so und nicht weiter. Ja. Ja klar, dann werde ich das wohl so machen müssen, zwangsweise. Und du riskierst natürlich, bei solchen Aktionen riskiert man immer, dass man diesen Menschen auch verliert. Aber vielleicht ist es dann auch gar nicht schlimm, dass du die verlierst. Ja, am Anfang habe ich ja gedacht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Deswegen wollte ich auch sowas nie wissen. Und deswegen wollte ich auch nie, wenn mir das meine Freunde irgendwie gesagt haben, wollte ich das gar nicht hören. Ich könnte schwören, du denkst permanent drüber nach, wenn die unterwegs ist. Ne? Ja, also mich stresst jetzt auch gerade, dass sie nicht da ist. Weil ich nicht weiß, was jetzt geht, ja. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Heute? Heute? Ja, heute Mittag. Heute Mittag. Ja. Und wann das letzte Mal telefoniert? Ja, seitdem gar nicht mehr. Gar nichts mehr. Das heißt also, die kann sich heute Abend rumtreiben und sitzt jetzt, oder liegt jetzt im Bett mit irgendjemandem, mit einem anderen Mann. Ja, ich hoffe doch nicht. Sie hat mir gesagt, sie geht zu einer Freundin. Mhm. Und das ist halt, ja, ich kann ihr halt überhaupt nicht mehr vertrauen. Mhm. Ich weiß halt, ey, ich bin völlig am Ende. Wie hast du die eigentlich kennengelernt? Die habe ich kennengelernt in der Disco. Und hat sie dich da auch gleich richtig angebaggert? Nee, das war das Komische dran. Da haben wir ganz normal uns mit unterhalten, dann haben wir uns irgendwann mal getroffen, nochmal durch Zufall, und dann haben wir ein Date ausgemacht. Mhm. Und dann ging es halt so langsam los. Aber dann ging es langsam los, aber dann aber auch heftig. Ja, dann auf einmal, das war ja das Komische für mich, der komische Wandel auf einmal. Also Frank, zeige dieser Frau Grenzen. Und wenn sie diese Grenzen überschreitet, dann ziehe du Konsequenzen. Mhm. Weil du gehst für die Hunde dabei. Ja. Glaub ich, von dem, was du mir jetzt erzählt hast. Viel Glück. Okay, vielen Dank. Tschüss. Mach's gut, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung, die ja wieder schwuppdiwupp vorbeiging. Aber wir haben ja noch viele Sendungen vor uns. In der Technik heute Nacht war Jeanette Krause. Und morgen haben wir eine Themensendung und morgen heißt unser Thema böse Überraschungen. Erzählt mir von euren bösen Überraschungen, das können ja witzige und irgendwie abgefahrene Sachen sein, aber es können auch traurige und sehr ernste Dinge sein. Böse Überraschungen, morgen Thema bei Domian. 1 Uhr Radio 1 Live wieder Fernsehen und ihr könnt ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen und euch mit eurer Geschichten, mit der Geschichte melden unter 0800 5678 111. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Freue mich auf morgen. Bis dahin. Bye, bye.